ARD. Nanetta und ihre Schwester Martina waren Waisen, Töchter einer Schwester von Signora Orio, die selbst nichts besaß außer dem Haus, in dem sie wohnte und dessen erstes Stockwerk sie vermietete, und außer einem Jahresgeld von ihrem Bruder, der Sekretär des Rates der Zehn war. Sie hatte nur ihre beiden reizenden Nichten bei sich, die eine 16, die andere 15 Jahre alt. Statt einer Magd hatte sie eine Wasserträgerin, die für 4 Lire im Monat täglich kam und ihr das ganze Haus aufräumte. Ihr einziger Freund war der Prokurator Rosa, der wie sie 60 Jahre alt war und sie heiraten wollte, sobald seine Frau gestorben war. Nanetta und Martina schliefen gemeinsam im 3. Stock in einem breiten Bett, das auch Angela an allen Feiertagen mit ihnen teilte. An den Werktagen gingen sie alle zu der Stickerin, die ihnen Unterricht gab. Sobald ich mich im Besitz des Dekrets sah, das Signora Orio ersehnte, machte ich bei der Stickerin einen kurzen Besuch, um Nanetta ein Briefchen mit der freudigen Nachricht zuzustecken, dass ich die Vergünstigung erlangt hätte und das Dekret am übernächsten Tag, einem Feiertag, ihrer Tante bringen würde. Ich flehte sie inständigst an, mir ein Gespräch unter 4 Augen mit Angela zu verschaffen. Als ich am übernächsten Tag kam, passte mich Nanetta ab, gab mir ein Briefchen und flüsterte mir zu, ich solle es unbedingt lesen, bevor ich das Haus verlasse. Ich trat ein und traf Angela bei Signora Orio, dazu den alten Prokurator und Martina. Da ich darauf brannte, das Briefchen zu lesen, lehnte ich ab, mich zu setzen und überreichte der Witwe ihre Beglaubigungen sowie das Zulassungsdekret zu den Vergünstigungen. Als einzigen Lohn erbat ich mir die Ehre, ihr die Hand zu küssen. »Ach, mein Herzensabate, lassen Sie sich umarmen. Das wird mir niemand verübeln, denn ich bin ja 30 Jahre älter als Sie.« 45 hätte sie sagen sollen. Ich gab ihr die beiden üblichen Küsse. Dann meinte sie, ich solle auch ihren Nichten einen Kuss geben. Doch die beiden flüchteten blitzschnell. Nur Angela blieb und trotzte meiner Kühnheit. Die Witwe bat mich, Platz zu nehmen. »Signora, ich kann nicht.« »Ja, warum denn nicht? Was ist das für eine Art?« »Signora, ich bin gleich wieder hier.« »Das gibt es nicht. Ich muss dringend...« »Ach, ich verstehe. Nanetta, geh mit dem Abate hinauf und zeig es ihm.« »Tante, erlassen Sie mir das.« »Ach, so ein zimperliches Ding. Martina, geh du mit. Tante soll doch Nanetta gehorchen.« »Die Mädchen haben ganz recht, Signora. Ich empfehle mich.« »Aber wo denken Sie hin? Meine Nichten sind Schafe. Signor Rosa wird sie hinaufführen.« Er nahm mich an der Hand und führte mich zu dem gewissen Ort in den 3. Stock, wo er mich allein ließ. In Nanettas Briefchen stand Folgendes: »Meine Tante wird Sie zum Abendessen einladen, aber Sie müssen ablehnen. Sie gehen fort, wenn wir uns zu Tisch setzen. Martina wird Ihnen bis zur Haustür leuchten und aufschließen. Verlassen Sie aber nicht das Haus. Sie wird die Tür abschließen und zurückkommen. Alle werden glauben, Sie seien fortgegangen. Dann steigen Sie im Dunkeln die Treppe hinauf und auch die beiden anderen bis zum 3. Stock. Die Treppen sind gut im Stand. Dort warten Sie auf uns drei. Wir kommen, sobald Signor Rosa gegangen ist und wir unsere Tante zu Bett gebracht haben. Es liegt nur bei Angela, ob sie Ihnen das ersehnte Beisammensein vielleicht die ganze Nacht hindurch gewährt. Ich wünsche Ihnen viel Glück.« In der Gewissheit, dass ich ohne die geringste Schwierigkeit den Weg finden würde und nichts mehr dazwischen kommen konnte, ging ich im Vollgefühl meines Glücks zu Signora Orio hinunter. Signora Orio dankte mir lange und überschwänglich und sagte, ich solle künftig alle Rechte eines Freundes ihres Hauses genießen. Wir verbrachten 4 Stunden unter Lachen und allerlei Schabernack. Ich brachte so einleuchtende Gründe vor, warum ich nicht zum Abendessen bleiben könne, dass sie mich entschuldigen musste. Martina wollte mir leuchten, doch die Tante befahl Nanetta, die sie für meine Angebetete hielt, energisch, mir mit dem Leuchter vorauszugehen. Die Listige eilte rasch hinunter, öffnete die Tür, schlug sie mit einem kräftigen Schlag wieder zu, löschte die Kerze, lief an mir vorüber hinauf und ging wieder zu ihrer Tante hinein, die sie wegen ihres garstigen Verhaltens gegen mich heftig schalt. Ich schlich mich auf den Zehenspitzen hinauf zum vereinbarten Ort und warf mich auf ein Sofa, als jemand, der ohne Wissen seiner Widersacher den Augenblick seines Glücks erwartet. Mir war eine Stunde in den süßesten Träumereien vergangen, als ich hörte, wie die Haustür geöffnet, wieder geschlossen und der Schlüssel zweimal umgedreht wurde. 10 Minuten später erschienen die beiden Schwestern in Begleitung Angelas. Ich hatte nur Augen für sie und redete 2 ganze Stunden lang nur auf sie ein. Es schlug Mitternacht. Man bedauerte mich, dass ich nicht zu Abend gegessen hätte. Doch der mitleidsvolle Ton missfiel mir und ich antwortete, im Schoße des Glücks könnten mich keine unbefriedigten Wünsche plagen. Man sagte mir, ich sei gefangen, denn der Schlüssel zur Haustür liege unter dem Kopfkissen der Signora und sie schließe erst wieder am frühen Morgen auf, wenn sie zur Messe gehe. Ich fragte erstaunt, warum das für mich eine traurige Nachricht sein solle. Ich freue mich im Gegenteil, dass ich 5 Stunden vor mir hätte und gewiss sei, sie mit meiner Angebeteten zu verbringen. Eine Stunde später kicherte Nanetta in sich hinein. Angela wollte wissen, was sie zu lachen habe, und sie sagte es ihr ins Ohr. Martina lachte auch. Ich bat sie, mir zu sagen, worüber sie lachten. Schließlich sagte mir Nanetta mit einer Leidensmiene, sie habe keine neue Kerze. Und wenn diese eine heruntergebrannt sei, säßen wir im Finstern. Diese Auskunft erfüllte mich mit Freude, aber ich ließ sie mir nicht anmerken. Ich sagte, das tue mir ihretwegen leid. Ich schlug ihnen vor, sie sollten sich ins Bett legen und ruhig schlafen, und ich würde ihnen bestimmt nichts tun. Doch über diesen Vorschlag lachten sie nur. Was werden wir im Dunkeln tun? Oh, wir werden plaudern. Wir waren zu viert. Seit 3 Stunden schwatzten wir nun schon und ich war der Held des Stücks. Die Liebe ist eine große Dichterin. Der Stoff geht ihr nie aus. Wenn sie aber nie zum erstrebten Ziel gelangt, wird sie abgestanden wie der Teig beim Bäcker. Meine teure Angela hörte zu und da sie nicht sonderlich gesprächig war, antwortete sie nur selten. Sie glänzte nicht durch Einfälle. Sie wollte lieber mit ihrem gesunden Hausverstand prunken. Um meine Argumente zu entkräften, warf sie mir oft nur ein Sprichwort hin, so wie etwa die Römer ein Katapult abschossen. Sie wich mir aus oder stieß mit leidiger Sanftmut meine armen Hände zurück, so oft die Liebe sie zu Hilfe rief. Dessen ungeachtet redete ich mit Worten und Händen weiter, ohne den Mut zu verlieren. Ich war ganz verzweifelt, als ich merkte, dass meine allzu scharfsinnigen Argumente sie stutzig machten, statt sie zu überzeugen, und ihr Herz verwirrten, statt es zu erweichen. Ich war ganz erstaunt, als ich auf den Gesichtern von Nanetta und Martina die Wirkung der Pfeile feststellte, die ich geradewegs auf Angela abschoss. Diese unverständliche Schussbahn schien mir wieder die Natur zu sein, denn sie wäre in einem Winkel verlaufen. Unglücklicherweise studierte ich damals gerade Geometrie. Trotz der Jahreszeit schwitzte ich große Tropfen. Nanetta stand auf, um die Kerze hinauszutragen, deren Verlöschen die Luft verpestet hätte. Kaum war es finster, hoben sich meine Hände ganz von selbst, um das zu fassen, was ich in meiner seelischen Verfassung brauchte. Und ich lachte herzlich, als Angela mir um einen Augenblick zuvorgekommen und sicherheitshalber außer Reichweite gerückt war. Eine volle Stunde lang erzählte ich die heitersten Dinge, die nur die Liebe erfinden kann, um sie zu überreden, dass sie sich wieder zu mir setzen solle. Mir schien es unmöglich, dass sie hart bleiben könne. »Diese Neckerei dauert zu lange«, sagte ich schließlich. »Sie ist gegen die Natur. Ich kann ihnen doch nicht nachlaufen.« Auch wundert es mich, dass sie lachen. Sie benehmen sich so sonderbar, dass mir scheint, sie machen sich über mich lustig. Kommen Sie und setzen Sie sich zu mir. Da ich mit Ihnen sprechen muss, ohne Sie zu sehen, sollen sich wenigstens meine Hände davon überzeugen, dass ich nicht in die Luft rede. Wenn Sie mich zum Besten halten, müssen Sie doch spüren, dass mich das kränkt. Und ich glaube nicht, dass die Liebe durch eine Kränkung auf die Probe gestellt werden sollte. Nun, beruhigen Sie sich. Ich höre Ihnen ja zu und verliere nicht ein einziges Ihrer Worte. Aber Sie müssen doch auch einsehen, dass ich mich schicklicherweise nicht im Finstern neben Sie setzen kann. Sie meinen also, ich soll bis zum Morgen hier so sitzen bleiben? Legen Sie sich aufs Bett und schlafen Sie. Ich wundere mich, dass Sie das für möglich und mit meiner Liebesglut für vereinbar halten. Schön, ich werde mir einbilden, wir spielten blinde Kuh. Ich stand nun auf und suchte Angela vergeblich im ganzen Zimmer der Länge und Breite nach. Jedes Mal, wenn ich jemanden zu fassen bekam, war es Nanetta oder Martina, die sich eigensüchtig sofort zu erkennen gaben. Im gleichen Augenblick glaubte ich, dummer Don Quixote mich verpflichtet, sie loszulassen. Liebe und Vorurteil hinderten mich an der Einsicht, wie unangebracht diese Rücksicht war. Ich hatte die Geschichten König Ludwigs des 13. von Frankreich noch nicht gelesen, dafür aber Boccaccio. Ich suchte also weiter. Ich warf Angela Herzlosigkeit vor und bat sie eindringlich, sich endlich finden zu lassen. Da antwortete sie mir, für sie sei es ebenso schwierig, mich zu finden. Das Zimmer war nicht groß und ich wurde langsam wütend, dass ich sie nie erwischen konnte. Eher gelangweilt als ermüdet setzte ich mich hin und erzählte ihnen eine Stunde lang die Geschichte von Ruggiero, als sich Angelika mit Hilfe des Zauberrings, den ihr der verliebte Ritter allzu vertrauensselig überlassen hatte, vor ihm verbarg. Angela kannte Ariost nicht. Aber Nanetta hatte ihn mehrmals gelesen. Sie begann, Angelika in Schutz zu nehmen und Ruggieros Gutmütigkeit die Schuld zu geben. Vernünftigerweise hätte er der Schönen niemals den Ring anvertrauen dürfen. Nanetta bezauberte mich. Aber ich war damals zu töricht, um daraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen und zu Verstand zu kommen. Ich hatte nur mehr eine einzige Stunde vor mir. Und ich durfte den Tagesanbruch nicht abwarten, denn Signora Orio wäre lieber gestorben, als es auf eine versäumte Messe ankommen zu lassen. Diese Stunde verbrachte ich damit, ausschließlich auf Angela einzureden. Ich hoffte, sie umzustimmen und schließlich davon zu überzeugen, dass sie sich zu mir setzen müsse. Meine Seele durchlitt eine Feuerprobe, von der sich der Leser kaum eine klare Vorstellung machen kann, wenn er sich nicht schon einmal in einer ähnlichen Lage befunden hat. Zuerst brachte ich alle nur denkbaren Gründe vor. Dann nahm ich zu bitten, zuletzt infandum sogar zu Tränen meine Zuflucht. Als ich aber erkannte, dass ich auch damit nichts ausrichtete, übermannte mich der gerechte Unwillen, der den Zorn adelt. Ich hätte schließlich das trotzige kleine Scheusal noch verprügelt, das mich volle 5 Stunden lang in grausamster Weise zappeln lassen konnte, wäre ich nicht durch die Finsternis daran gehindert worden. Ich beschimpfte sie mit allem, was verschmähte Liebe einem gereizten Herzen eingeben kann. Ich warf ihr die wildesten Verwünschungen an den Kopf. Ich schwor ihr, meine Liebe sei in Hass umgeschlagen und warnte sie zuletzt, sie solle sich vor mir in Acht nehmen, denn ich brächte sie bestimmt um, sobald ich ihrer ansichtig würde. Meine Schmähungen endeten mit dem Dunkel der Nacht. Beim ersten Strahl der Morgenröte kreischten der mächtige Schlüssel und der Riegel, und Signora Orio öffnete die Tür, um sich ihren nötigen Seelenfrieden für den Tag zu holen. Da schickte auch ich mich zum Fortgehen an und nahm Mantel und Hut. Aber ich kann dem Leser meine Bestürzung nicht schildern, als ich bei einem Blick auf die drei Mädchen sah, dass ihre Gesichter Tränen überströmt waren. Beschämt und so verzweifelt, dass ich mir am liebsten das Leben genommen hätte, setzte ich mich wieder hin. Mir wurde bewusst, dass meine Rohheit diese drei schönen Seelen zum Weinen gebracht hatte. Sprechen konnte ich nicht. Das Gefühl schnürte mir die Kehle zu. Tränen brachten mir Erleichterung und ich überließ mich ihnen mit Lust. Nanetta stand auf und sagte, ihre Tante werde sicher bald zurückkommen. Ich trocknete rasch meine Augen und ohne sie anzusehen, ohne ein Wort zu sagen, ging ich fort und legte mich gleich ins Bett. Aber ich konnte nicht schlafen. Mittags fiel Signor Malipiero mein völlig verändertes Aussehen auf und er fragte mich nach dem Grund. Da ich das Bedürfnis hatte, mein Herz zu erleichtern, erzählte ich ihm alles. Der kluge Greis lachte nicht. Mit sehr vernünftigen Überlegungen träufelte er Balsam in meine Seele. Er sah sich Theresa gegenüber in der gleichen Lage. Doch als er mich mit einem Wolfshunger essen sah, musste er lachen. Und ich auch. Ich hatte ja nicht zu Abend gegessen. Er gratulierte mir zu meiner glücklichen Konstitution. Entschlossen, nicht mehr zu Signora Orio zu gehen, verfocht ich in diesen Tagen im Fach Metaphysik eine These, in der ich bewies, dass jedes Wesen, von dem man nur eine abstrakte Vorstellung haben könne, nur abstrakt existieren könne. Ich hatte recht. Aber es war leicht, meiner These den Anschein der Gottlosigkeit nachzuweisen. Und so verurteilte man mich, sie zu widerrufen. Da ging ich nach Padua und dort promovierte man mich zum Doktor utroque jure. Bei meiner Rückkehr nach Venedig erhielt ich ein Briefchen von Signor Rosa, der mich im Auftrag von Signora Orio bat, sie aufzusuchen. Ich ging am Abend hin, überzeugt, Angela nicht anzutreffen, an die ich nicht mehr denken wollte. Nanetta und Martina verscheuchten mit ihrer Fröhlichkeit die Scham, die ich darüber empfand, dass ich mich erst nach 2 Monaten wieder bei ihnen zeigte. Aber meine These und mein Doktorat verschafften meiner Entschuldigung bei Signora Orio Geltung. Sie beklagte sich nur, dass ich nicht mehr zu ihr käme. Als ich mich verabschiedete, gab mir Nanetta einen Brief, in dem ein zweiter von Angela steckte. »Wenn Sie den Mut haben«, schrieb sie mir, »noch eine Nacht mit mir zu verbringen, werden Sie keinen Grund zur Klage haben, denn ich liebe Sie. Ich möchte aus Ihrem eigenen Mund hören, ob Sie mich noch lieben würden, wenn ich eingewilligt hätte, verachtenswert zu handeln.« Und so lautete der Begleitbrief Nanettas, die als einzige Geist hatte. »Da Signor Rosa sich anheischig gemacht hat, sie wieder zu uns zu bringen, schreibe ich diesen Brief, um Ihnen mitzuteilen, dass Angela verzweifelt ist, sie verloren zu haben. Die Nacht, die sie mit uns verbrachten, war freilich grausam, das gebe ich zu, aber mir scheint, sie hätten deswegen nicht den Entschluss fassen müssen, sogar Signora Orio nicht mehr zu besuchen. Wenn Sie Angela noch lieben, rate ich Ihnen, eine weitere Nacht daran zu wagen. Vielleicht rechtfertigt sie sich und Sie gehen zufrieden fort. Kommen Sie also. Leben Sie wohl.« Diese beiden Briefe freuten mich. Ich sah mich in der Lage, mich an Angela durch die nachdrücklichste Verachtung zu rächen. Ich ging am ersten Feiertag hin. In der Tasche hatte ich 2 Flaschen Zyperwein und eine geräucherte Zunge. Zu meiner Überraschung war die Spröde nicht da. Nanetta erzählte, Angela habe ihr am Morgen in der Messe gesagt, sie könne erst zum Abendessen kommen. Ich schöpfte also keinen Verdacht und lehnte ab, als mich Signora Orio zum Bleiben aufforderte. Kurz vor der Essenszeit tat ich wie das erste Mal, als ginge ich fort und versteckte mich am vereinbarten Ort. Ich konnte es kaum erwarten, die reizvolle Rolle zu spielen, die ich ausgeheckt hatte. Ich war davon überzeugt, dass mir Angela, selbst wenn sie sich entschlossen hätte, ihr Verhalten zu ändern, doch nur unbedeutende Freiheiten gestatten würde. Und daran lag mir nichts mehr. Ich empfand jetzt nur noch ein übermächtiges Verlangen nach Rache. Nach 3 Viertelstunden ging die Haustür und 10 Minuten später hörte ich Schritte die Treppe heraufkommen und erblickte Nanetta und Martina. »Wo ist denn Angela?«, fragte ich Nanetta. »Anscheinend konnte sie nicht kommen und es uns auch nicht sagen lassen. Sie muss aber wissen, dass sie hier sind. Sie glaubt, mich genasführt zu haben, und darauf war ich wirklich nicht gefasst. Jetzt hat sie sich verraten. Sie macht sich über mich lustig und frohlockt. Sie hat ihre Hilfe ausgenutzt, um mich hinters Licht zu führen, und das ist ihr gelungen. Denn wenn sie gekommen wäre, hätte sie dieses Mal meinen Spott erfahren.« »Oh, das möchte ich doch bezweifeln.« »Zweifeln Sie nicht daran, liebe Nanetta, und die schöne Nacht, die wir ohne sie verbringen werden, soll sie davon überzeugen.« »Mit anderen Worten, als verständiger Mann wissen Sie, sich mit einem Notbehelf zu begnügen. Sie werden sich aber in diesem Zimmer zur Ruhe legen und wir werden auf dem Sofa im Nebenraum schlafen. Ich kann Sie nicht daran hindern, aber Sie würden mich bitter kränken. Und außerdem möchte ich mich gar nicht hinlegen. Brächten Sie es tatsächlich fertig, 7 Stunden mit uns zu verbringen? Ich bin davon überzeugt, dass Sie, wenn Sie nichts mehr zu sagen wissen, einschlafen werden. Abwarten. Inzwischen habe ich hier eine Zunge und Zyperwein. Können Sie es übers Herz bringen, mich allein essen zu lassen? Haben Sie Brot? Ja, und wir wollen nicht herzlos sein. Wir werden ein zweites Mal zu Abend essen. In Sie müsste ich eigentlich verliebt sein. Sagen Sie, schöne Nanetta, würden Sie mich ebenso unglücklich machen wie Angela? Halten Sie eine solche Frage für erlaubt? Sie ist recht selbstgefällig. Darauf kann ich Ihnen nur antworten, dass ich es nicht weiß. Sie legten rasch 3 Gedecke auf, brachten Brot, Parmesan, Käse und Wasser, und unter Gelächter aßen sie und tranken mit mir den ihnen ganz ungewohnten Zyperwein, der ihnen bald in den Kopf stieg. Sie wurden reizend ausgelassen. Bei näherem Zusehen war ich überrascht, dass ich bis zu dieser Stunde ihren wahren Wert nicht erkannt hatte. Nach dem kleinen Mahl setzte ich mich zwischen die beiden, nahm ihre Hände, bedeckte sie mit Küssen und fragte, ob sie wirklich meine Freundinnen seien und ob sie die unwürdige Art billigten, wie Angela mich behandelt habe. Sie antworteten mir einmütig, sie hätten meinetwegen Tränen vergossen. »Lassen Sie mich Ihnen also die Zuneigung eines wirklichen Bruders entgegenbringen«, sagte ich, »und teilen Sie diese Liebe, als wären Sie meine Schwestern. Geben wir uns Unterpfänder in der Unschuld unserer Herzen. Umarmen wir uns und schwören wir einander ewige Treue.« Die ersten Küsse, die ich ihnen gab, entsprangen weder einem verliebten Sehnen noch der Absicht, ihnen den Kopf zu verdrehen, und sie ihrerseits schworen mir einige Tage später, sie hätten sie nur erwidert, um mir zu bestätigen, dass sie meine sittsamen, geschwisterlichen Gefühle teilten. Aber diese Küsse wurden sehr bald feuriger und setzten uns alle drei in Brand, worüber wir wohl recht verwundert waren, denn wir hielten ein und schauten uns erstaunt und bedeutsam an. Dann standen die beiden Schwestern unter einem Vorwand auf, und ich blieb in Gedanken versunken allein. Natürlich machte mich das Feuer, das diese Küsse in meinem Herzen entfacht hatten und mir durch alle Glieder strömte, augenblicklich und unrettbar in die zwei Mädchen verliebt. Sie waren beide hübscher als Angela, und Nanetta war ihr an Geist, Martina durch ihr sanftes, ungekünsteltes Wesen unendlich überlegen. Ich wunderte mich sehr, dass ich ihre Vorzüge bislang nicht bemerkt hatte. Doch waren sie hochherzige und sehr anständige Mädchen, und der Zufall, der sie meinen Händen anvertraut hatte, durfte ihnen nicht zum Verhängnis werden. Ich war nicht so eingebildet zu glauben, dass sie mich liebten, aber ich durfte annehmen, dass die Küsse auf sie ebenso gewirkt hatten wie auf mich. Dies vorausgesetzt war mir klar, dass es mir mit Hilfe von Schlauheit und süßen Reden, deren Macht sie nicht ahnen konnten, nicht schwer fallen würde, sie im Laufe der langen Nacht, die ich mit ihnen verbringen sollte, zu Zugeständnissen zu bringen, die entscheidende Folgen haben konnten. Dieser Gedanke war mir ein Greuel. Ich erlegte mir ein strenges Gesetz auf und machte mich darauf gefasst, dass ich große Kraft brauchen würde, um es einzuhalten. Als sie mit sorglosen und vergnügten Gesichtern wieder auftauchten, gab ich mir den gleichen unbekümmerten Anschein, war aber fest entschlossen, mich nicht nochmals der Glut ihrer Küsse auszusetzen. Eine Stunde verging in Gesprächen über Angela. Ich sagte, ich sei entschlossen, sie nicht mehr zu sehen, weil ich überzeugt sei, sie liebe mich nicht. »Sie liebt sie«, erwiderte die treuherzige Martina, »das weiß ich genau. Wenn Sie aber nicht an Heirat denken, werden Sie gut daran tun, völlig mit ihr zu brechen, denn sie ist entschlossen, Ihnen nicht einen einzigen Kuss zu gewähren, solange Sie nur ihr Verehrer sind. Sie müssen sich also von ihr trennen oder darauf gefasst sein, nicht das geringste Entgegenkommen zu finden.« »Sie sprechen wie ein Engel. Aber woher können Sie so genau wissen, dass sie mich liebt?« »Ganz genau. In der geschwisterlichen Liebe, die wir uns gelobt haben, darf ich es Ihnen ja aufrichtig sagen. Wenn Angela bei uns schläft, überschüttet sie mich mit Küssen und nennt mich ihren liebsten Abate. Da musste Nanetta hellauf lachen und hielt ihr die Hand vor den Mund. Aber diese Treuherzigkeit brachte mich so in Feuer, dass ich nur mit allergrößter Mühe Haltung bewahrte. Aber wenn sie sie liebt, ist es doch kein Unrecht von ihr, sie zum Mann zu begehren. Gewiss, aber bei ihrer Methode denkt sie nur an ihr liebes Ich, und da sie weiß, wie ich leide, kann sie mich so nur behandeln, wenn sie mich nicht liebt. Ich blieb bei meiner ernsten Miene und änderte auch mein Verhalten gegen Martina nicht, sondern hielt die hochtrabendsten Lobreden auf ihre schöne Aufrichtigkeit. Da dieses Gespräch mir das größte Vergnügen machte, meinte ich zu Martina, dass Angela ihr wohl ebenfalls den Mann ersetze. Da erwiderte sie mir unter Lachen, sie sei nur Nanettas Mann, und Nanetta musste es zugeben. Aber wie nennt sie denn ihren Mann in ihrer Schwärmerei? Das verrät sie nicht. Sie lieben also jemanden, fragte ich Nanetta. Allerdings, aber niemand soll mein Geheimnis erfahren. Da schmeichelte ich mir, Nanetta könnte wohl Angelas heimliche Nebenbuhlerin sein. Doch über diesen anzüglichen Reden verließ mich die Lust, die Nacht bei den beiden zur Liebe geschaffenen Mädchen untätig zu verbringen. Ich sagte, zu meinem Glück empfände ich für sie lediglich freundschaftliche Gefühle, denn sonst wäre ich in arger Verlegenheit, mit ihnen die Nacht zu verbringen, ohne den Wunsch, ihnen Beweise meiner Zuneigung zu geben und solche von ihnen zu erhalten. Ganz gelassen erklärte ich ihnen, ihr seid eine wie die andere, entzückend, schön und dazu geschaffen, jedem Mann den Kopf zu verdrehen, dem ihr Gelegenheit gebt, euch näher kennenzulernen. Nach diesen Worten tat ich, als sei ich schläfrig. »Machen Sie keine Umstände«, sagte Nanetta. »Legen Sie sich ins Bett. Wir gehen ins andere Zimmer und schlafen auf dem Sofa.« Dabei käme ich mir ganz erbärmlich vor. »Plaudern wir doch. Die Schlaflust wird mir schon vergehen. Es tut mir nur ihretwegen leid. Sie sollten sich zu Bett legen und ich werde ins andere Zimmer gehen. Wenn Sie mir nicht trauen, schließen Sie sich ein.« Aber das wäre unnötig, denn ich liebe sie nur mit brüderlichen Gefühlen. »Das werden wir keinesfalls tun«, erwiderte Nanetta. »Lassen Sie sich bereden, legen Sie sich hier zu Bett.« »Angezogen kann ich nicht schlafen.« »So ziehen Sie sich aus. Wir werden nicht hinsehen.« »Das macht mir nichts aus. Aber ich könnte auf keinen Fall einschlafen, wenn ich sehe, dass Sie meinetwegen wach bleiben müssten.« »Wir werden uns auch ins Bett legen«, sagte Martina, »aber ohne uns auszuziehen.« »Das ist ein Misstrauen, das meine Rechtschaffenheit anzweifelt. Sagen Sie, Nanetta, halten Sie mich für anständig?« »Ja, gewiss.« »Nun also, wie wollen Sie mich davon überzeugen? Sie müssen sich beide ganz ausgezogen neben mich ins Bett legen und auf mein gegebenes Ehrenwort vertrauen, dass ich Sie nicht anrühren werde.« »Sie sind zu zweit. Ich bin allein. Was sollten Sie schon fürchten? Steht es nicht bei Ihnen, aus dem Bett zu springen, wenn ich unartig werde? Kurz, wenn Sie nicht versprechen, mir diesen Vertrauensbeweis zu geben, spätestens sobald Sie sehen, dass ich eingeschlafen bin, werde ich mich nicht ins Bett legen.« Dann sagte ich nichts mehr und tat, als schliefe ich ein. Die Mädchen tuschelten miteinander. Dann sagte mir Martina, ich solle mich ins Bett legen und sie würden das Gleiche tun, sobald ich eingeschlafen sei. Auch Nanetta versprach es mir. Darauf kehrte ich ihnen den Rücken zu, zog mich ganz aus, legte mich ins Bett und wünschte ihnen eine gute Nacht. Zuerst stellte ich mich schlafend, doch eine Viertelstunde später schlief ich wirklich ein. Ich erwachte erst wieder, als sie ins Bett kamen. Ich drehte mich gleich um, als wolle ich weiterschlafen. Erst als ich mit Grund annehmen konnte, dass sie eingeschlafen waren, begann ich mich zu rühren. Wenn sie nicht schliefen, so stellten sie sich wenigstens schlafend. Sie lagen beide mit dem Rücken zu mir, und es war dunkel. Ich wandte mich zuerst der zu, die unmittelbar vor mir lag, ohne zu wissen, ob es Nanetta oder Martina war. Sie hatte die Beine angezogen und war in ihr Hemd gehüllt. Da ich aber nichts übereilte und das Werk nur mit winzigen Schritten vorantrieb, kam sie zur Überzeugung, sie könne nichts Besseres tun, als sich schlafen stellen und mich gewähren lassen. Nach und nach schälte ich sie heraus, nach und nach streckte sie sich, nach und nach mit ganz langsamen, aber stetigen und wunderbar natürlichen Bewegungen nahm sie eine Stellung ein, wie sie nicht einladender hätte sein können, wollte sie sich nicht verraten. Ich machte mich sogleich ans Werk. Aber damit es vollkommen wurde, musste sie so daran mitwirken, dass sie es nicht mehr leugnen konnte. Und schließlich zwang die Natur sie zur Entscheidung. Ich fand sie zweifelsfrei unberührt. Und da ich sehr wohl wusste, welchen Schmerz man dabei ausstand, war ich überrascht. Da ich mich zur unverbrüchlichen Beachtung eines Vorurteils verpflichtet fühlte und dabei eine Befriedigung empfand, deren Süße ich zum ersten Mal in meinem Leben auskostete, ließ ich mein Opfer in Ruhe und wandte mich nach der anderen Seite, um mit der Schwester, die auf meine ganze Dankbarkeit zählen durfte, ebenso zu verfahren. Ich fand sie regungslos in der Stellung, die man etwa einnimmt, wenn man im tiefen, sorglosesten Schlaf auf dem Rücken liegt. Mit größter Behutsamkeit und scheinbar ängstlich besorgt, sie nicht aufzuwecken, begann ich ihre empfindsamste Stelle sanft zu streicheln und vergewisserte mich, dass sie ebenso unberührt war wie ihre Schwester. Ich säumte nicht, mit ihr das Gleiche zu tun, bis sie mir mit einer anscheinend sehr natürlichen Bewegung, ohne die ich unmöglich mein Werk hätte krönen können, zum Triumph verhalf. Aber im Höhepunkt verließ sie die Kraft, sich weiter zu verstellen. Sie heuchelte nicht länger, schloss mich ganz eng in ihre Arme und presste ihren Mund auf den meinen. Hinterher sagte ich zu ihr, »Ich weiß genau, Sie sind Nanetta.« »Ja.« Und ich preise mich wie meine Schwester glücklich, wenn sie anständig und treu sind. Bis in den Tod, meine Engel. Alles, was wir getan haben, war das Werk der Liebe. Und von Angela sei nie mehr die Rede. Ich bat sie nun aufzustehen und Kerzen anzuzünden, und Martina erfüllte freundlicherweise meine Bitte. »Stehen wir auf«, sagte ich. »Schwören wir einander ewige Freundschaft und stärken wir uns.« Wir wuschen uns nach meinem Vorschlag und unter Gelächter selbdritt in einem kleinen Zuber voll Wasser. Und das entzündete von Neuem unser Verlangen. Dann verspeisten wir im Kostüm des goldenen Zeitalters den Rest der Räucherzunge und leerten die zweite Flasche. Wir sagten uns 100 Dinge, deren Beurteilung bei der Trunkenheit unserer Sinne ausschließlich der Liebe überlassen bleiben muss. Dann legten wir uns wieder ins Bett und verbrachten unter abwechslungsreichem Geplänkel den Rest der Nacht. Da Signora Urio bereits zur Messe gegangen war, musste ich die beiden etwas überstürzt verlassen. Ich schwor ihnen, nie mehr an Angela zu denken und begab mich dann nach Hause, um bis zum Mittagessen in tiefen Schlaf zu fallen. Signor Malipiero fand ich sehr vergnügt aus, hätte aber dunkle Ringe um die Augen. Ich überließ es ihm, sich vorzustellen, was er wollte, erzählte ihm aber nichts. Am übernächsten Tag besuchte ich Signora Urio, und da Angela nicht dort war, blieb ich zum Essen und ging dann mit Signor Rosa fort. Nanetta fand eine Gelegenheit, mir einen Brief und ein Päckchen zuzustecken. Das Päckchen enthielt ein Stück Teig mit dem Abdruck eines Schlüssels. In dem Brief stand, ich solle mir den Schlüssel anfertigen lassen und die Nächte mit ihnen verbringen, so oft ich Lust dazu hätte. Überdies berichtete sie mir, Angela habe die darauffolgende Nacht mit ihr verbracht und bei dem Grad ihrer gegenseitigen Vertrautheit habe sie alles erraten, was vorgefallen sei. Sie hätten es zugegeben und ihr vorgeworfen, dass sie daran schuld sei. Sie habe ihnen die übelsten Grobheiten gesagt und geschworen, nie wieder den Fuß über ihre Schwelle zu setzen. Sie würden sich aber nichts daraus machen. Einige Tage später erlöste uns das Schicksal von Angela. Sie zog mit ihrem Vater nach Vicenza, wo er 2 Jahre lang Räume mit Fresken ausmalte. Auf diese Weise blieb ich im ungestörten Besitz meiner beiden Engel und verbrachte mindestens 2-mal wöchentlich die Nacht mit ihnen. Ich wurde stets erwartet und gelangte mit Hilfe des Schlüssels zu ihnen, den sie mir zu verschaffen gewusst hatten.